Mit Müll lässt sich Geld verdienen und mit den werthaltigen Bestandteilen im Müll lassen sich Rohstoffe wie Holz, Öl oder Metalle ersetzen, die in Europa nicht im Überfluss vorhanden sind. Die Länder der Europäischen Union haben deshalb beschlossen, sich neue Ziele zu setzen. Zukünftig sollen 65% aller Siedlungsabfälle, darunter fallen Papier, Glas, biologische Abfälle, Verpackungen oder Elektroschrott, recycelt werden. Für deutsche Haushalte sei das alles andere als eine Herausforderung, klagt der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Entsorgungswirtschaft, Peter Kurt. Dazu muss man wissen, dass wir heute schon 64% haben. Das heißt, das Gesetz beschreibt den Status quo als Zielvorstellung für das Jahr 2020. Die 65% sind ein europäischer Mittelwert, ein Kompromiss, mit dem alle EU-Länder leben können. Und diese Vorgabe muss in nationales Recht übertragen werden. Die Bundesregierung ändert deshalb das Kreislaufwirtschaftsgesetz, das hierzulande die grundsätzlichen Regeln festlegt, nach denen Abfälle eingesammelt und verwertet werden. Und obwohl auf den ersten Blick alles klar scheint, streiten sich Bund und Länder darüber, wer denn das Geschäft mit dem Müll machen darf. Die Kommunen oder die privaten Entsorgungsunternehmen. Um diese Kernfrage geht es morgen im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Dass es sich womöglich auszahlen kann, beim Wettlauf um den Müll frühzeitig am Start zu sein, rechnet das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln vor. Im Jahr 2009 seien aus Müll Sekundärrohstoffe im Wert von 8,4 Milliarden Euro herausgelöst worden. In wenigen Jahren bis 2015 ließe sich die Produktion dieser Rohstoffe aus zweiter Hand mehr als verdoppeln auf dann 18 Milliarden Euro. Diese Zukunftsvision im Blick verwundert es nicht, dass die Kommunen sich ein Zugriffsrecht auf Wertstoffe aller Art sichern wollen. Bernd Selzner, Werkleiter des Saarbrücker Entsorgungsbetriebes. Wir wollen die Wertstoffströme selbst in der Hand halten und auch die Erträge daraus erwirtschaften, damit wir unseren Bürgerinnen und Bürgern dann das auch wieder zurückgeben können. Ursprünglich verfolgte die schwarz-gelbe Bundesregierung die Idee, den Abfallmarkt weiter zu liberalisieren. Das heißt, der privaten Entsorgungswirtschaft sollten gewerbliche Sammlungen von Altpapier über Glas bis hin zu Metall und Plastik erleichtert werden. Das aber war mit den Ländern nicht zu machen. Die kommunalen Verbände übten mächtig Druck auf die Länder aus, damit diese der aus ihrer Sicht gesetzlich autorisierten Rosinenpickerei der Privaten einen Riegel vorschieben. Mit Erfolg, sagt der Geschäftsführer des EVS des Entsorgungsverbandes Saar, Heribert Gisch. Also wir haben das Gesetz deutlich zugunsten des öffentlich-rechtlichen und damit der Bürger beeinflussen können. Vor allem die Regelung, dass die Kommune Vorrang hat, wenn sie Sammlungen etwa für Altpapier selbst veranstalten möchte oder private Anbieter in die Schranken weisen darf, wenn diese durch ihr Engagement die öffentliche Gebührenstruktur ins Wanken bringen, eröffnet den Kommunen weitreichende Spielräume. Die kommunale Seite stapelt tief und spricht in diesem Zusammenhang lieber von Wahrung der Chancengleichheit, Heribert Gisch. Wenn wir als Öffentlich-Rechtlicher flächendeckend etwas anbieten müssen und vor allem auf lange Fristen etwas anbieten müssen, dann müssen das auch die Kriterien sein, denen sich der Private unterwirft. Es kann nicht sein, dass der sagt, wenn ich gerade einen guten Preis kriege, mache ich eine Sammlung. Und wenn ich keinen guten Preis mehr kriege, dann muss der Öffentlich-Rechtliche den Mist wieder annehmen. Also das kann nicht sein. Wenn wir Chancengleichheit wollen, müssen die Privaten nach vergleichbaren Kriterien behandelt werden. Da gibt es auch noch einige Nachjustierungsbedarf, aber immerhin der große Trend geht in die Richtung. Bei der morgigen Sitzung des Vermittlungsausschusses ist nicht damit zu rechnen, dass die Kommunen den Privaten weitreichende Zugeständnisse machen werden. Dafür werden die Bundesländer sorgen. Und die Haltung der Länder wird auch ein zweites Gesetz beeinflussen, das noch dieses Jahr verabschiedet werden soll, das sogenannte Wertstoffgesetz. Es soll sich um all jene wertstoffhaltigen Abfälle kümmern, die trotz ausgeklügelter Erfassungssysteme noch immer in der Restmülltonne landen. Dazu zählen etwa ausgedehnte Handys, Kochtöpfe oder Plastikspielzeug. Die recyclingfähigen Mengen sind beträchtlich, Norbert Nöll, Pressesprecher des dualen Systems Deutschland, an der Vergabestelle des Grünen Punktes. Da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, die sagen, dieses Potenzial liegt bei etwa 7 bis 8 Kilogramm pro Einwohner und Jahr. Die Länder wollen dieses Wertstoffaufkommen keinesfalls den privaten Entsorgern überlassen und haben deshalb bereits durchgesetzt, dass es nicht, wie von Bundesumweltminister Norbert Röttgen, CDU, geplant, eine einheitliche Wertstofftonne für ganz Deutschland geben wird, sondern dass zukünftig eine Wertstoffsammlung durchgeführt werden soll. Wie diese Sammlung organisiert wird, darüber wollen in erster Linie Länder und Kommunen entscheiden, Heribert Gisch. Zu Recht haben insbesondere die süddeutschen Bundesländer, die ja seit Jahren über ein engmaschiges Netz von Wertstoffhöfen verfügen, darauf hingewirkt zu sagen, die Tonne ist gut und richtig, aber sie darf nicht durch den Gesetzgeber als einzige Form festgelegt werden, sondern vergleichbare, qualifizierte Erfassungssysteme sollen genauso die Möglichkeit haben. Und da wir im Saarland auf genau diese Form aufgrund der süddeutschen Erfahrung gesetzt haben, sind wir sehr froh darüber, dass diese Variante jetzt vom Gesetzgeber ermöglicht werden soll. Der Vorteil der Wertstoffhöfe gegenüber der Tonne liege in der Sortenreinheit, so die Befürworter der Zentren. In Ormesheim, einem von 20 EVS-Wertstoffzentren im Saarland, weist Conny Zimborski den Kunden den Weg. Container mit Kühlschränken, daneben ein anderer mit Fernsehern und Computern. Der steht nicht ganz eine Woche, ist jetzt dreiviertel voll etwa. Computer und dann die Stereoanlagen, Telefon, also so die breite Telekommunikationselektronik eben. Für die Gruppe 5, die Haushaltskleingeräte, ist ebenfalls ein Container aufgestellt. Er fülle sich, sagt der Abfallexperte des EVS Ralf Kien, wenn auch nur langsam. Die Kaffeemaschine, der Toaster, aber so ein Staubsauger, da hätten sie schon Probleme, den in die Tonne zu bekommen. Ne? Und vor allem, das ist auch Material, da gibt es im Moment auch noch kein Geld dafür. Also nicht viel, sage ich mal. Das ist auch viel mehr Plastik, also Materialien, wo die Entsorgung auch entsprechend Geld kostet. Also die werthaltigen Dinge, die muss man suchen. Das ist auch von der Aufbereitung her viel aufwendiger. Die kommunalen Unternehmen halten nichts von verpflichtenden Regeln. Sie wollen sich nicht vorschreiben lassen, wie sie die zusätzlichen Wertstoffe, die noch immer im Restmüll landen, einsammeln. Städte und Gemeinden sind in diesem Zusammenhang für individuelle Lösungen. Sie wehren sich allerdings nicht grundsätzlich gegen eine Wertstofftonne. In Großstädten mit größeren Wohneinheiten etwa werde man sich nicht dagegen stemmen. In ländlichen Räumen könnte der Ausbau der bestehenden Bringsysteme, also der Wertstoffhöfe, ein erfolgversprechendes Modell sein, die Sammelquoten zu erhöhen. Wichtig sei es aber, auf freiwillige Lösungen zu setzen, sagt Bernd Selzner vom Saarbrücker Entsorgungsbetrieb. Wir müssen unsere Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Und es nutzt uns sehr wenig, wenn wir denen jetzt eine Pflichttonne dorthin stellen und dort alles hineingeworfen wird, was nicht hinein soll. Das würde unsere Sortiertätigkeit vergrößern, würde die Kosten vergrößern. Das wäre das Schlimmste, was passieren würde, wenn wir ein Konzept überstülpen gegen den Willen der Bürger. Und das wollen wir nicht. Saarbrücken experimentiert mit einer Wertstofftonne, Hannover auch. Die Berliner sammeln in einer Tonne, die sie der Farbe wegen orange Box nennen. Und Leipzig stellt seinen Bürgern gelbe Tonnen plus vor die Tür. Das heißt, darin werden Verpackungen gesammelt, sowie seit geraumer Zeit auch Töpfe, Pfannen, ausgedehnte Plastikschüsseln und kleinformatige Elektrogeräte wie Bügeleisen, Toaster oder Handys. Dafür steht das Plus. Die Beispiele zeigen, im Moment herrscht deutschlandweit ein wildes Durcheinander. Das Wertstoffgesetz soll daher auch klären, welche Stoffe überhaupt in eine Wertstofftonne hineingehören und welche nicht. Metall, Plastik, ja, mehr sieht man nicht. Lampe, Stichsäge. Einig sind sich die Abfallexperten, dass auch künftig Textilien aus der Tonne draußen bleiben sollen. Herkömmliche Sortieranlagen wären mit den abgetragenen Jeans und Pullovern überfordert. Auch für Batterien, Holz und Gummi lautet die Empfehlung, bitte nicht in die Wertstofftonne. Keine einheitliche Position gibt es allerdings im Hinblick auf Elektrokleingeräte. Norbert Nöll, Vertreter des dualen Systems Deutschland. Weil es gibt einfach eine zu geringe Datenlage, um zu beurteilen, ob das sinnvoll wäre, Elektrogeräte in der Wertstofftonne mitzusammeln. Bislang kann der Verbraucher seinen defekten Toaster oder das Handy beim Händler zurückgeben, auch dann, wenn er kein neues Gerät kauft oder er bringt seine ausgedehnten Elektrogeräte zu kommunalen Sammelstellen. Und wenn es nach den Vorstellungen des Umweltbundesamtes geht, dann soll es bei einer getrennten Erfassung von Elektrokleingeräten bleiben. Das Amt möchte keine Rasierapparate, Handys oder Heizstrahler in der Wertstofftonne sehen. Für diese Position gäbe es gute Gründe, sagt Norbert Nöll. Auch das hat wieder mit den Sortieranlagen zu tun. Darin wird das Material stark bewegt, zum Beispiel in großen Siebtrommeln, in anderen Maschinen, wo es dann auch schon mal einen halben Meter runterfällt aufs nächste Förderband. Elektrogeräte würden dabei zerstört, würden zum Teil Schadstoffe freigeben, die dann die anderen Materialien kontaminieren. Aber sowohl die privaten als auch die kommunalen Entsorger haben ein Interesse am kleinformatigen Elektroschrott. Sowohl die Metalle, die sich darin finden, etwa Kupfer oder Gold, als auch die Metallgehäuse können auf den Sekundärrohstoffmärkten, auf denen mit Materialien aus zweiter Hand gehandelt wird, verkauft werden. Elektroschrott, ob klein oder groß, verspricht, erlöse, und deshalb beeilt sich die private Entsorgungswirtschaft zu betonen, dass es kein Problem darstelle, die kleinformatigen Elektroteile gemeinsam mit anderen Materialien in einer Wertstofftonne zu sammeln. Peter Kurt, Vertreter der Entsorgungswirtschaft. Das geht ausgezeichnet. Die Pilotprojekte, die wir verfolgt haben, haben im Regelfall auch Elektrokleingeräte mit erfasst. Und hier ist auch wirklich der Wert der Sekundärrohstoffe, über die wir reden, am interessantesten. Wir gehen heute davon aus, dass doch noch die Mehrheit der Elektrokleingeräte, die im Haushalt als Abfall anfallen, nicht über die Sammelstellen in den Kreislaufwirtschaftsprozess wieder zurückgebracht wird, sondern dass sie in der Verbrennungsanlage landen. Testergebnisse der in Saarbrücken aufgestellten Wertstofftonnen belegen, dass der Verbraucher seinen Elektroschrott in die Tonne packt, wenn ihm der Entsorger die Möglichkeit gibt und ihm eine Wertstofftonne vor die Tür stellt. Man kann ja nicht wirklich jeder Kleinigkeit auf den Wertstoffhof fahren. Da hat man immer die Tonne, kann man es gleich reinwerfen. Unumstritten ist, dass es effizienter ist, Wertstoffe einzusammeln, statt die Bürger zu bitten, wertstoffhaltige Gegenstände an Sammelstellen wieder abzuliefern. Bert Selzner, Werkleiter des städtischen Entsorgungsbetriebes, bestätigt die Überlegenheit des kundenfreundlichen Hohlsystems. Wir können sagen, dass zwischen 30% und 40%, teilweise 45% bei der letzten Sammlung Elektrokleingeräte sind. Insgesamt 2,2 Tonnen Wertstoffe hat die letzte Sammlung in einem der Saarbrücker Testgebiete erbracht. Sie werden in der Sortieranlage überwiegend von Hand verlesen. Das ist natürlich jetzt nicht eine Anlage, die neu gebaut worden ist und Stand der Technik ist, sondern das ist ein ganz einfaches Sortierband. Wir haben hier einen Magnetabscheider, den setzen wir aber nicht ein, weil er erstens die Elektroteile nicht von dem Altmetall trennt, ja. Und die Elektroteile sind so groß und sind spezifisch, die müssen wir nochmal ins Detail sortieren. Vieles war unter einem großen Berg verschüttet und auf den ersten Blick auch für Betriebsleiter Achim Kiefer nicht zu erkennen. Mikrowelle, Flachbildschirm sehe ich gerade. Laufwerk vom Computer. Die größeren Geräte lassen sich problemlos aussortieren. Für die Kleinteile lohnt sich jedoch zumindest beim derzeitigen Automatisierungsgrad der Sortieranlage der Aufwand nicht. Das ist kein Restmüll, sind ja auch noch Wertstoffe, aber die werden im Moment nicht sortiert, weil sie zu klein sind, ja, und der Anteil beträgt mindestens 30%, das ist von Anlieferung zu Anlieferung ein bisschen verschieden. Ob die Anlagen entsprechend weiterentwickelt werden können und ob sich die Kommunen oder eher noch die private Wirtschaft bereit finden werden, in eine technische Perfektion von Sortieranlagen zu investieren, wird neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen von der Entwicklung der Preise auf den Sekundärrohstoffmärkten abhängen. Aber eines sei sicher: Das Sammeln und Verwerten kostet zunächst einmal Geld, bevor daran gedacht werden kann, etwas damit zu verdienen. Die Infrastruktur müsse bereitgestellt werden, Gefäße, Müllautos, Sortieranlagen, Verarbeitungssysteme und Personal. Diese Einschätzung vertritt das duale System in Deutschland, das über langjährige Erfahrungen mit dem Einsammeln und Verwerten von werthaltigen Verpackungsmaterialien verfügt, Norbert Nöll. Und natürlich verkaufen auch wir Wertstoffe, die wir aus dem gelben Sack und der gelben Tonne erzeugen. Das betrifft zum Beispiel die Metalle, Weißblech und Aluminium, für die sie gute Preise auf dem Markt bekommen, wenn sie in ordentlicher Qualität liefern können. Und das betrifft aber auch Kunststoffe, die wir heute schon in derart guter Qualität und Sortenreihen zur Verfügung stellen können, dass es auf dem Markt auch für einen Preis gibt. Aber diese Erlöse decken bei weitem nicht die Kosten, die die Infrastruktur erzeugt. Und das wird bei der Wertstofftonne nicht anders sein. Trotzdem buhlen sowohl die privaten Entsorger als auch die Kommunen um das Geschäft mit den Wertstoffen. Immer mehr Städte und Gemeinden gehen dazu über, den Restmüll zu wiegen. Die Restmülltonnen werden mit elektronischen Chips versehen, der Müll gewogen und die Bürgerinnen und Bürger zahlen nach Gewicht. Das hat zur Folge, dass die Sortierfreude der Bürger steigt, um Geld zu sparen. Städte und Gemeinden tun also gut daran, alternative Erfassungssysteme zusätzlich anzubieten. Eine Wertstofftonne, die den Nutzer nichts kostet, sei der richtige Weg, sagt Bernd Selzner vom Saarbrücker Entsorgungsbetrieb. Wir müssen für jede Restmülltonne beim Entsorgungsverband ca. 220 Euro bezahlen. Und alles, was wir aus dieser Restmüllmenge herausnehmen können, rechnet sich für uns. Und es ist auch so, dass die Preise sehr volatil sind, das heißt, die schwanken sehr. Zurzeit ist es für uns ein Nullsummenspiel. Die Rohstoffe, die werden knapper werden und wir wollen von der Strategie her dann auch schon am Start sein, wenn es darum geht, dann auch Erlöse einzufahren, größere Erlöse einzufahren. Das Sammeln von Wertstoffen ist jedoch nur eine Seite der Medaille, das Verwerten die andere. Und im Hinblick auf die Verpackungsmaterialien, die in Deutschland überwiegend in gelben Säcken oder gelben Tonnen eingesammelt werden, sieht es anders als bei Glas, Papier und Metall düster aus. Nicht aus jedem Joghurtbecher wird eine Parkbank. Die stoffliche Verwertung lag nach Angaben des Umweltbundesamtes im Jahr 2009 bei 41%. Über die Hälfte der eingesammelten Kunststoffe wird als Ersatzbrennstoff genutzt, das heißt zum Beispiel in den Brennöfen der Zementindustrie oder landet in Müllverbrennungsanlagen. Und der Trend geht klar in Richtung Verbrennung. Schuld an dieser Situation seien eindeutig die Kommunen, die zu hohe Verbrennungskapazitäten aufgebaut hätten, argumentiert der Verband der privaten Entsorger Peter Kurt. Wir haben eine Überkapazität von einigen Millionen Tonnen, was dazu führt, dass Verbrennung bei uns einfach zu preiswert wird. Und damit kommt dann qualitativ vernünftiges Recycling auch nicht mehr mit. Die Kommunen kontern den Vorwurf aus den Reihen der Privaten, sie hätten lediglich ein Interesse daran, ihre überwiegend im öffentlichen Besitz befindlichen Müllverbrennungskapazitäten auszulasten, mit dem Hinweis, dass die Privaten es auch nicht besser machten. In der Tat muss der Präsident der privaten Entsorger zugeben, dass an dieser Argumentation etwas dran ist. Richtig ist, wenn Sie sagen, für eine Tonne Müllverbrennung muss man nur 40 Euro oder 45 Euro bezahlen, während qualitatives Recycling bei 70 bis 80 Euro liegt, dann gehen in der Tat Mengen in die Verbrennung, die wir eigentlich stofflich verwerten wollen und wo es aus ökologischen und ökonomischen Gründen auch sinnvoll wäre, die zu recyceln. Aber dazu müssen dann auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen und das ist eben im Moment nicht der Fall. Völlig offen ist im Moment ebenfalls, wie denn eine Wertstofftonne respektive eine Wertstoffsammlung künftig finanziert werden soll. Bislang werden zwei Modelle diskutiert. Konzept A verfolgt die Ausweitung der sogenannten Produktverantwortung. Das heißt, damit ein Joghurtbecher mit einem grünen Punkt versehen werden kann, beantragt der Hersteller gegen ein entsprechendes Entgelt eine Lizenz. Und die Idee ist nun, die Produktverantwortung über die Verpackungen hinaus auf Töpfe, Pfannen, Schraubenzieher auszudehnen. Damit würde in erster Linie der Hersteller und in zweiter Linie der Verbraucher zur Kasse gebeten, der die Entsorgung über den Kaufpreis mitfinanziert. Konzept A wäre ganz nach dem Geschmack der Privatwirtschaft, Norbert Nöll, Vertreter des dualen Systems. Das hat ein paar Vorteile. Sie haben eine direkte Zuordnung der Entsorgungsverantwortung an den Verursacher. Das ist also sehr verursachergerecht. Und Sie schaffen bei dem Hersteller einen direkten Anreiz, seinen Joghurtbecher so zu gestalten, dass die Entsorgung möglichst wenig kostet, also zum Beispiel weniger Material einzusetzen. Im Modell B bliebe alles beim Alten. Die Zuständigkeit für den Inhalt der Wertstoffsammlung würde geteilt. Konkret bedeutet dies, Verpackungsmaterialien mit dem grünen Punkt würden weiterhin über das duale System entsorgt. Die Verantwortung für die zusätzlich eingesammelten Wertstoffe von der Kaffeemaschine bis hin zur Plastikente läge bei den Kommunen. Die fachgerechte Entsorgung dieser Produkte würde der Bürger dann weiterhin über Müllgebühren finanzieren. Entschieden ist nichts, nur klar ist auch, im Spiel um die Wertstofftonne werden sich die Kommunen die Butter nicht vom Brot nehmen lassen.